Das war das Hörspiel Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück von Gotthold Ephraim Lessing. Es sprachen Major von Tellheim, Manfred Zapatka, Minna von Barnhelm, Doris Plenert, Franziska, ihr Mädchen, Doris Wolters Leichmann, Just, Bedienter des Majors, Siegfried Meisner, Paul Werner, Jochen Porger, der Wirt, Karl Friedrich, eine Dame in Trauer, Antje Hagen, ein Bedienter, Hans-Edgar Stecher. Regie Thomas Köhler, eine Produktion des Südwestfunks 1985.